Ja, herzlich willkommen zu den ständigen Mumble-Vorträgen. Und da der El Zoido jetzt da ist, übergebe ich auch direkt an ihn das Wort, denn er hat da relativ viel mitgearbeitet. Stimmt überhaupt gar nicht. Also, ich weiß, ihr habt gerade irgendwie über anderes geredet. Ich meine, es gibt ja auch gerade genug anderes zu reden und so, aber ein paar Worte wollte ich trotzdem dazu sagen. Wir haben, oder mit wir meine ich jetzt hauptsächlich HG und Alex Plus, für Heilbronn ein Kommunalprogramm aufgestellt und am Workshop-Wochenende, was wir letztes Wochenende hatten, kam dann die Idee auf, dass wir das ja eventuell als gekürzt, also um die Heilbronn-spezifischen Stellen gestrichen, als quasi Grundsatzkommunalparteiprogramm an Landesparteitag einreichen könnten. Und da würden wir gern mal drüber reden, wie ihr da das so seht und so. Gut, solange da niemand was zu sagen möchte, sage ich vielleicht noch kurz was. Also die Entstehung von dem Kommunalprogramm war eigentlich so. Wir hatten ja in Heilbronn die Kommunalthesen verabschiedet bei der letzten Versammlung und anhand dieser Thesen wollten wir eigentlich nur noch ein bisschen genauer aufdröseln, was wir eigentlich damit genau meinen, weil die waren oft sehr allgemein gehalten, so das, was jeder weiß, aber nicht konkret runtergebrochen auf Beispiele für Heilbronn oder generell Beispiele. Und wir haben dann gemerkt, dass wenn wir die erläutern wollen, brauchen wir einfach mehr Platz, mehr Text und haben dir dann so viel Raum gegeben, wie wir für richtig gehalten haben. Deswegen ist letzten Endes auch ein Programm entstanden, was so ursprünglich gar nicht beabsichtigt war. Und das erklärt vielleicht auch, falls den einen oder anderen wundert, warum wir jetzt hier nicht strikte Einteilungen von Wirtschaft und Demokratie und sonst irgendwas gemacht haben, sondern warum diese Leitsätze quasi als Auftakt für einen Überprogrammpunkt dann genommen wurden. Und ja, genau aus dem Programm für Heilbronn haben wir jetzt wieder alles gestrichen, was explizit mit Heilbronn zu tun hat. Also sowas wie Mehrheiten, die man braucht, um irgendein Bürgerquorum zu erfüllen. Genaue Beispiele müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Und haben jetzt wieder was Allgemeines dran stehen, das sich so auch 1:1 für andere Kreisverbände anbietet. Dann würde ich doch mal vorschlagen, ihr stellt die mal der Reihe nach vor, weil ich bezweifle, dass die meisten hier die gelesen haben. Sollen wir es euch jetzt vorlesen, oder wie? Müsst, ja, sowas in die Richtung. Ihr könnt sie vorstellen, also verkürzte Form von dem Zeug. Ja, die verkürzte Form von dem Zeug ist ja eigentlich die Leitsätze, die dann, wenn jetzt ein Pad ist, fett gedruckt sind. Also wir haben halt ein festes Schema, mehr oder weniger festes Schema gemacht für diese Leitsätze. Wir haben erstmal ausformuliert, was soll der Leitsatz eigentlich bedeuten. Das kommt dann so in den ersten ein, zwei Absätzen vor. Dann konkrete Konzepte, wobei ich jetzt nicht weiß, wie weit es noch von den abstrakten Kommunalthesen hier abgedeckt ist. Und dann konkrete Beispiele, woran man es messen kann, woran man es umsetzen kann. Also dem Schema sind die eingehalten. Also wenn jetzt deins im Speziellen interessiert, müsste da jetzt auch einfach nur den Text lesen. Da ist man, glaube ich, länger dran zu erklären, als wenn man es einfach nur liest. Oder zumindest mal überfliegt. Ja, wie gesagt, ich wollte halt hier jetzt auch gern ein bisschen allgemeiner drüber reden, weil es ist ja nicht unumstritten, ob es überhaupt sinnvoll ist, ob im Land ein Kommunalprogramm, wie auch immer das aussieht, zu verabschieden. In der Satzung steht es ja drin, aber es gibt ja, gibt's an eingereichte Anträge, ich weiß gar nicht genau, muss ich mal gucken, das rauszustreichen. Jetzt ist halt, ja, wie gesagt, die Frage, ob sich's überhaupt lohnt, das einzureichen quasi, oder ob das sowieso rausgestrichen wird. Das weiß man natürlich vorher nie, aber ja, was sagt denn ihr dazu? Es gibt einen Antrag, das rauszustreichen, ja. Generell von dem, was ich jetzt überflogen habe, könnte man das als kommunales Grundsatzprogramm fürs Bundesland Baden-Württemberg abstimmen. Das wäre eigentlich kein Problem. Ja, wenn das rausgestrichen wäre aus der Satzung, dann wäre es halt wieder ein Problem quasi. Nö, eigentlich nicht. Wenn der Antrag eingereicht ist, bevor die Satzung so beschlossen wurde, scheiß drauf, dann wird das abgestimmt. Denn wir wissen ja, Satzungsänderungen treten erst nach Ende der Versammlung in Kraft. Nee, das stimmt so nicht. Es kommt drauf an, wie die Satzungsänderung. Der Wortlaut des Antrags. Aber das ist halt eben auch die Frage. Man sieht, wenn man sich die Punkte anschaut, sie sind relativ allgemein gehalten. Also es geht jetzt nicht explizit um die Bundesstraße 123, die man verlegen soll, sondern halt wirklich um ein Grundsatzprogramm im weitesten Sinne. Und jetzt ist halt die Frage, soll ein Landesparteitag oder dementsprechend halt auch die Landesbeschlüsse vorgeben, dass die Kommunen das nutzen sollen oder die Kommunalverbände, Kreisverbände? Oder möchte man das halt nicht? Das ist die Frage. Muss ich jetzt für den Rest von uns sprechen oder möchte keiner was sagen? Traut sich keiner? So wie es aussieht, musst du jetzt für den Rest sprechen. Ja gut, dann spreche ich mal für den Rest. Also von dem, was ich jetzt hier gelesen habe, sind das wirklich nur Metaebenen von dem, was jetzt zum Beispiel die Karlsruher und die Ulmer bei ihren Kreismitgliederversammlungen als Kommunalprogramm beschlossen haben. Von dem her, das ist deckungsgleich soweit. Reicht's für ein LPT ein? Ja klar, alles bis auf die Metaebene ist ja rausgestrichen, weil es ganz spezifisch dann auf Heilbronn ging. Ja, das ist aber normal. Und diese Metaebene, die ist, ich würde mal sagen, deckungsgleich mit unserem normalen Grundsatzprogramm, wobei Grundsatzprogramm, Kommunalgrundsatzprogramm, das fließt sich so ein bisschen aus. Das müsste man mal, ja. Ich denke, es ist halt eine gute Möglichkeit für viele Kreisverbände, die nichts haben. Also natürlich, Stuttgart macht was, Karlsruhe macht was, Detmold, ihr, wir. Und aber es ist halt so, das aufzuarbeiten von null auf ist natürlich echt ein Thema. Und wenn halt ein kleiner Kreisverband sagt, das können wir nicht leisten, wir zumindest das als sehr gute Basis nutzen. Und ich denke, das ist dann halt ganz gut, wenn man das nicht nur irgendeinen Text nimmt, sondern der Landesverband eben auch sagt, da stehen wir dahinter. Und das ist einfach das, was ich zumindest oder wir, soweit ich das beurteilen kann, bezwecken wollen. Also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie lange wir da dran saßen. Bestimmt summa summarum, Hans-Georg und ich in Arbeitsstunden gemessen, knapp an die 100, würde ich jetzt fast sogar mal sagen. Also es ist nicht ohne. Wir haben auch geschaut, dass wir größtmögliche Sorgfalt in Formulierungen drin haben. Also dass es nicht nur den Inhalt wiedergibt, sondern auch noch für Leute verständlich bleibt, was damit gemeint ist. Denn dass jetzt jeder Kreisverband für sich nochmal neu aufdröseln müsste, wäre das sicherlich vergeudete Zeit, die wir andernorts investieren können. Was natürlich mir aber auch nicht so klar ist, braucht man dafür einen Antrag oder kann man nicht einfach sagen, hallo hier, das ist gemacht und nehmt's oder nehmt's halt nicht. Antrag hätte halt den Vorteil, dass man dann quasi vom Land in etwas größeren Stückzahlen das auch auf Schrift herstellen könnte, wenn es einfach nur eine Vorlage ist. Also ja, wisst ihr, wie ich meine? Es ist halt schon, dann kann man da halt ein paar Dinge drucken und dann sieht es gleich schon wieder besser aus. So hat halt jeder was, auch wenn er selber noch eigenes Zeug macht, kann er es natürlich auch nochmal extra drucken für die Kommunalwahl. Ist aber auch vielleicht gut zu sagen, hey, das wollen wir hier auf kommunaler Ebene erreichen. Ja, also wie gesagt, von meiner Seite aus reicht das ein. Ich bin definitiv dafür. Das gefällt mir sehr gut. Ich weiß es halt nicht, wie es die anderen sehen. Die möchten anscheinend nichts sagen. Nicht geschumpfe ist Lob genug. Wir sind ja vom Kreisverband Heilbronn heute auch hier drin etwas überrepräsentiert. Dass da die Hälfte nichts dazu sagt, weil sie es sowieso schon mal gesehen hat, ist wahrscheinlich auch klar. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich selber geschrieben, wenn ich es jetzt scheiße fände, wäre es irgendwie bekloppt. Dann wäre ich nicht hier. Ja, natürlich. Nee. Sven könnte ja mal was dazu sagen. Der hat ja die ganzen Anträge bei uns geschrieben. Der liest wahrscheinlich noch. Oder ist nein, ja, ich mache gerade noch Kram im Wiki. Ich bin echt noch nicht so weit. Ja, Heinz könnte auch was sagen. Das sieht doch gut aus, was da ausgearbeitet ist, oder? Das ist doch gut für eine Übernahme. Tja. Kleine Frage, diese kommunale Informationsfreiheit, die ihr da drin habt. Ich weiß, dass irgendjemand da mal was gemacht hat in die Richtung, aber habt ihr mal mit dem gesprochen? Es gibt eine Vorlage aus Stuttgart. Das wird so eine Informationsfreiheitssatzung. Orca hat die ja, glaub ich, gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Genau, von dem kommt auch der Entwurf vom IFG. Und es gibt eine Vorlage aus Heidelberg. Findet ihr auf der Landesseite der Piratenpartei. Link Informationsfreiheit. So, Adremdeko ist jetzt auch noch da. Was sagst du dazu? Ich sag dazu gar nichts. Ich bin mit den Gedanken gerade noch viel zu sehr beim Rücktritt. Und meine Verbindung ist nur ab und zu weg. Das. Aber ansonsten, ich versuche so viel wie möglich mitzukriegen. Ja, ihr könnt euch auch das gerne nochmal durchlesen und schauen, ob ihr Widersprüche entdeckt. In den Leitsätzen an sich oder im Text. Das wäre nett. Es kann sein, dass wir nicht alles gesehen haben, obwohl wir gemeinsam sehr intensiv gearbeitet haben an dem Papier. Ich denke da gerade schon an die anderen LPT-Anträge, die wir teilweise haben. Mit diesem, wir treten für eine Abschaffung der Kammerpflicht ein. Das wäre mir wahrscheinlich ein bisschen zu allgemein gehandelt, weil sowas wie die Ärztekammer, die würde ich gern behalten. Ja, ist ein Argument. Die Idee war auch dahinter auf jeden Fall zu schauen, dass wir jedes Modul, also jeden Punkt, jede These modular abstimmen. Das ist uns mit dieser Kammerpflicht auch erst gestern Abend, glaube ich, so wirklich bewusst geworden an unserem Stammtisch, als wir dort den Antrag gehört haben zur Schaffung einer Pflegekammer. Und da wurde auch relativ heiß diskutiert. Gut, ich denke, wir werden die These jetzt auf jeden Fall nicht komplett umschmeißen und nochmal neu schreiben. Da müssen wir uns einfach mal gucken, was der Alex dazu sagt und wir intern, wie wir da weiterarbeiten. Kleiner Vorschlag, ihr müsst nicht komplett umschmeißen, ihr könnt einfach schreiben, ihr setzt euch für eine Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in der IHK ein. Das ist richtig, so war es eigentlich auch gemeint, zumindest von meiner Seite aus. Ja. Ja, wie gesagt, das ist halt missverständlich. Mit der allgemeinen Abschaffung der Kammerpflicht macht man sich nicht unbedingt Freunde. Also ich habe jetzt hier mal zum Vergleich, das ist aus dem Grundsatzprogramm, da haben wir auch die Abschaffung der Kammerpflicht drin, mit Ausnahmen die Rechtsanwaltsnotar und Ärztekammern. Wobei das einer von den Punkten ist, das war zumindest bei den Kandidatengrills so, die mit am schlechtesten zu vermitteln sind und wo auch viele, hatte ich den Eindruck, an den Stammtischen ein Problem damit hatten und es nicht nachvollziehen konnten. Ich glaube, das ist ein Punkt, über den nochmal ausführlich irgendwann diskutiert wird. Also die Diskussion könnte gerne lostreten, das wäre eine schöne inhaltliche Debatte. Also ich habe das jetzt gerade nochmal versucht nachzuvollziehen. Wir haben ja ziemlich viel protokolliert während unseren ausformulieren und das bezog sich wohl nicht nur bei uns auf die IHK, sondern zum Beispiel auch auf die Handwerkskammer. Wir wollen ja die Kammern, oder so dachte ich zumindest, nicht selber abschaffen, sondern nur die Kammerpflicht. Also es geht ja die Rede von der Zwangsmitgliedschaft der Kammern. Jedes Unternehmen, Handwerksunternehmen oder Kammerunternehmen, das einen Gewerbebetrieb betreibt, ist verpflichtet, der IHK beizutreten und und Pflichtbeiträge zu bezahlen. Ich denke, darum geht's. Jo, und das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Handelskammern politisch aktiv sind. Man wird also zwangsweise dazu gezwungen, zwangsweise gezwungen, oh Gott, es wird langsam spät, also man wird einfach dazu gezwungen, bei einer politischen Organisation Mitglied zu sein, die teilweise sogar gegen das eigene Unternehmen schafft. Das Problem haben Justus und ich. Ich meine, wir haben ein reines IT-Unternehmen, was rein übers Web arbeitet und IHK setzt sich für Rheinbrücken und Ausbau der Geschäfte in der Innenstadt und sowas ein, also gegen das Online-Geschäft. Ja, dann macht noch eine Unternehmensberatung auf, dann habt ihr das Problem vom Tisch. Also wenn du als ITler eine Unternehmensberatung anmeldest, zahlst du keine Gewerbebeiträge und bist auch nicht Pflichtmitglied in der Kammer. Gut, jetzt geht es jetzt geht's ja nicht um praktische Tipps hier, was man da machen soll, sondern eher nur um den Punkt, ob man den beibehalten oder nicht oder in welcher Form. Also ich muss sagen, kenne mich in meinen jungen Jahren noch nicht so genau mit den ganzen Kammern aus, deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen. Die Frage ist, soll man den Absatz überarbeiten? Und wenn ja, in welcher Form? Um welche Nummer geht's bitte? 9, Zeile 157. Danke. Ja gut. Also wie gesagt, es geht um die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft. Wenn man das besser formuliert oder wenn man halt wirklich dann noch die anderen rausnimmt, also Ärzte und so weiter. Also erstmal schon mal danke Kevin für diesen Punkt. Wir haben Bedarf. Ja, das ist mir jetzt gerade nur so aufgefallen. Wenn ich das Ding mal einen Tag lang angucke, dann hätte ich gerade hier 3000 Ideen, was man da noch ändern könnte. Na, das hoffen wir wohl nicht. Ja, es wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr euch in den nächsten ein, zwei Tagen dafür die Zeit nehmen könnt, das mal ganz genau zu begutachten. Wir haben es zwar schon intern bei uns im Stammtisch gemacht, aber vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere, was wir auch nicht bedacht haben. Nun müssten wir es relativ schnell wissen, wenn wir da noch korrigieren sollten. Stimmen die Antrags... Ne, warte mal, wir haben ja gar keine Antragsfrist für den LPT, ne? Für Programme, nicht nur für Satzungsfu. Aber ein bisschen Zeit müssen wir uns halt auch einräumen. Naja, natürlich. Habt ihr ja noch drei Wochen? Ja, drei Wochen Zeit. Ich würde es nur ungern 5 Minuten davor nochmal umschmeißen. Ja, sowas hat man schon viel zu oft. Also rechtzeitig davor wäre schon Welten besser. So, am besten Ende der Woche. Mal ein kleiner Sprung bei zweitens, Demokratie und Stärkung der Teilhabe. Dabei erstens, ihr wollt die im Landesrecht verankerte Mindestanzahl der benötigten Unterschriften erheblich senken. Das ist aber eigentlich Landesthema und kein Kommunalthema, oder? Selbstverständlich. Bürgerbegehren ist Teil der Kommunalordnung. Respektive Gemeindeordnung. Aber das Quorum ist Landesrecht. Ja, das haben wir an ein, zwei Stellen so bewusst reingemacht, dass man sieht, dass das, was Kommunalpolitik betrifft, bei uns auch im Landesverband berücksichtigt wird. Das war die Intention dahinter. Also das stützt sich, glaube ich, sogar auch auf einen Punkt im Landeswahlprogramm. Zum Beispiel auch die Landräte, die ja eigentlich kein Kommunalprogramm sind im klassischen Sinne, sind auch im Programm mit drin. Oder habe ich das gerade falsch formuliert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist, wir haben da mal drüber diskutiert, über die Landräte, genau. Okay, das war nicht falsch. Dass sie direkt gewählt werden, die Landräte. Genau, das haben wir drin. Ja. So. Ja, das finde ich unter anderem eine sehr interessante Idee. Das ist mir, glaube ich, noch gar nicht drauf gekommen. Ich glaube, wir haben sogar an einem Punkt haben wir aufs EU-Recht verwiesen, dass das da geändert werden müsste und deswegen halt kommunal zwar gefordert wird, aber nicht kommunal umsetzbar ist. HG, weißt du das gerade noch, wo das war? Nee, muss ich jetzt auch mal gucken. Es kann sein, dass das bei Aachens war, mit den Pflegekosten und selbstbestimmten Leben. Zu den Landräten nochmal, ich habe den Link in den Chat geworfen, also da ist der Punkt, ist im Landtagsprogramm schon drin. Wobei es halt trotzdem auch eine Untermischung ist, wie gesagt, weil es ja Kommunalkreistag sind auch die Wahlen zur gleichen Zeit. Genau. Ja, und der Kreistag hört ja eigentlich auch noch zur Kommunalebene. Also es ist schwierig, da immer die Grenzen zu ziehen und es überschneidet sich ja auch ein bisschen. Und zusätzlich kann man auch Signale an andere Ebenen schicken. Also wir haben jetzt bei uns im Kommunalprogramm auch was zum Atomkraftwerk Philippsburg drin. Ist eigentlich Bundesthema, ja. Ich meine, so ein Kreisverband setzt sich ja auch innerhalb des Landes und des Verbands für bestimmte Interessen ein oder wird gehört. Von daher finde ich das nicht verkehrt, das in so ein Programm reinzuschreiben, dass man einfach auch die Position der lokalen Vertreter kennt. Das greift ja ineinander. Und nochmal, ganz platt gesagt, Politik beginnt ja da, wo der Kanaldeckel wackelt. Das heißt, wir wollen von der Kommunalpolitik den Bezug setzen zur Bundespolitik. Was ich auch sehr interessant finde, das ist bei zweitens der Punkt 4 mit dem Einsatz neuer Medien, wie es so schön heißt. Wenn ich mir das vorstelle, ist gerade bei uns im Ort oder in den Nachbarortschaften, das wird unheimlich schwierig. Die Gemeinderäte sind froh, wenn sie den Knopf zum Mikro drücken finden. Naja, da muss auch ein bisschen differenzieren. Da geht es ja nicht nur darum, sondern auch irgendwie, dass eine Homepage mal ordentlich gestaltet ist. Und da reicht ja eigentlich im Prinzip, wenn einer ist. Ich meine, ich wohne hier jetzt auch nicht in einer fortschrittlichen Gemeinde, hier in meinem beschaulichen Schweigern, aber die Homepage, die ist eigentlich ganz brauchbar. Und wenn ich die vergleiche mit der von Heilbronn, was ich da für Infos finde und wie leicht ich sie finde, alter Schlappen, also da kann sich Heilbronn eine Scheibe von abschneiden. Die haben doch jetzt erst seit neuestem eine neue, aber oder ist es nur das Design, was sich geändert hat? Ja, aber nicht vom Gemeinderat, die Seite. Ach, die. Ja. Sonstige weitere Anregungen zum Text, wenn jemand in der Zwischenzeit schon so weit nochmal drüber geflogen ist. Ja. Ich lese es gerade, das ist sehr interessant alles. Eine Anregung, die ich jetzt seit gestern eigentlich habe. Wir haben da in Nummer 6 den Stuttgarter Bürgerhaushalt als positives Beispiel anführt. Wenn ich das gestern richtig mitbekommen habe, ist der von einigen Leuten jetzt ziemlich in der Luft zerrissen worden. Ich weiß jetzt aber zu wenig über Stuttgart, wie das tatsächlich laufen ist. Kann da vielleicht jemand was dazu sagen, der das genauer mitbekommen hat? Also wenn ich das richtig verstanden habe, war der Bürgerhaushalt nach wie vor eine tolle Sache, nur technisch nicht so umgesetzt, dass er Sinn macht, indem man mehrfach Accounts hatte, Test-Accounts, alte noch aktiv waren von so einer Testphase und die Stimmabgabe damit ad absurdum geführt wird, weil jeder sowieso so oft abstimmen könnte, wie er wollte, wenn er möchte. Also ich glaube, per se ist der Bürgerhaushalt nicht schlecht von der Idee in Stuttgart, wie er umgesetzt war, wenn man das technisch auslöst. Okay, dann ist dasselbe passiert wie da in Bonn, wo wir es mal recherchiert haben. Dass es einfach in der praktischen Umsetzung verkackt wurde. Ja, was in Köln ja wohl anders war. Das haben wir auch noch als Beispiel in Zeile 119. Ich meine, der Satz, auf den sich das jetzt beziehen würde, der lautet ja so: Der in Stuttgart 2011 eingeführte Bürgerhaushalt erfuhr eine große positive Resonanz. Der Satz an sich wäre nach wie vor richtig, dass in 2011 der eine große positive Resonanz bekommen hat. Ja, stimmt. Aber es wäre natürlich, auch was das Tagesaktuelle angeht, bestimmt ein Punkt, wo dann auch bei beim Landesparteitag einige Kritik kommt, dass da so drin steht. Also die technischen Schwächen waren meines Wissens schon immer dort dabei. Die Frage ist halt, inwiefern das trotzdem eine gute Idee ist, auch wenn die technische Umsetzung quasi maximal verkackt wurde. Ich setze euch nochmal einen Link rein, der verdeutlicht, wo die Leitsätze eigentlich herkommen, wie wir auf die Leitsätze gekommen sind. Augenblick. Gut, ich muss sagen, also fünften sehe ich selbst ein bisschen kritisch aus der Erfahrung gerade hier im Umkreis. Wenn das bei uns eingeführt werden würde, es würde nichts mehr vorangehen. Wieso meinst du das jetzt? Sven, du weißt doch, wie die hier alten, oder? Ach, nicht anders du, wie anders wo. Ich meine, dass um Bauprojekte immer heiß gestritten wird, ist sehr klar, weil Bauprojekte heißen meistens, dass auch irgendwie es Änderungen in den Grundstücken gibt, also dass irgendwie angrenzende Grundstücke beschnitten oder umgelegt werden oder solche Dinge. Wenn es ums eigene Land geht, da sind die Menschen extrem emotional und hatte ich hier ja auch schon, die wollten mir ja eine Straße durch den Garten bauen. Und ja, mein Gott, dass da heiß diskutiert wird, dann ist natürlich klar, aber das gehört dazu, das ist auf allen Ebenen so. Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, aber es wäre schön, wenn der Text von den Leuten, die hier Schreibrechte haben, nicht verändert wird. Also wenn hier mal so ein Wort gelöscht wird oder sowas, finde ich das nicht gut. Wir hatten das gemacht. Ich habe das Ding einfach nicht schreibfähig gemacht. Dann bekenne ich mich schuldig, einen Tippfehler korrigiert zu haben. So. Ja, ich habe es gesehen. Danke. Dann ist gut. Du hast, glaube ich, ein zu viel gelöscht. Ich habe es wieder hingemacht. Ja, ich habe auch schon einen Tippfehler korrigiert. Der Punkt 5, der zielt ja auch darauf ab, wir als Piraten sind eine Beteiligungspartei und dann sollten wir dafür Sorge tragen, dass auch die Bürger beteiligt werden. Natürlich ist das komplex und aufwendig, aber da beginnt einfach die Demokratie bei der Beteiligung. Und da liegt ja auch der Hund begraben, wenn man sich mal vor Augen hält, dass die meisten Gemeinderatssitzungen in der jüngsten Vergangenheit kaum noch Besucher haben aus der Bürgerschaft, weil den Bürgern das relativ am Arsch vorbeigeht. Und da muss sich die Politik überlegen, respektive die Kommunalpolitik, wie wir dagegen angehen, was wir tun dagegen. Ja, vom Livestream bis zur Beteiligung. Sven, du bist inzwischen am Mitlesen? So halb, so halb. Mit einem Dreiviertel Auge. Genau das. Also ich habe ja das Ding gestern gepostet mit dem Link auch. Die Frage ist halt, ob man einfach die Textform einfach mal auf die BW-MISC schmeißen soll oder ob das too much wäre. Ob sich dann vielleicht mehr Leute beteiligen. Ich weiß es nicht. Ja, aber dann bitte in 10 Mails getrennt. Ach so. Ja, im Prinzip wollte ich sowas Ähnliches jetzt vorschlagen. Das Problem ist, es ist viel Text. Man kommt auf die BW-MISC, sieht den Text und denkt sich, oh mein Gott, habe ich jetzt keine Zeit zu, oh mein Gott, das mache ich später und dann ist es weg. Wenn man jetzt nur einen Punkt reinwirft, vielleicht zum Beispiel den mit den Kammern, dann wird, denke ich, schon eine Debatte entstehen um diesen einen Punkt. Du hast den Job. Es ist euer Antrag, dass ich den euch nicht wegnehmen macht. Eine Debatte in Anführungszeichen, ne? Ja, es gibt immer mehr und weniger konstruktive Beiträge, ist ja meistens bunt gemischt und manchmal gehört man selber zu den mehr oder zu den weniger konstruktiven, aber es hat auch immer Konstruktive dabei. Was ich mal ein wirklich interessantes Experiment fände, das wäre so ein Bürgerhaushalt in einer relativ kleinen Kommune. So wie ihr den vorschlagt, der könnte wahrscheinlich ordentlich was bewegen. Und was ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wusste, ist, dass die Gemeindeordnung es vorsieht, dass es eine jährliche Bürgerversammlung geben kann. Tja, da siehst du mal, wie investigativ wir hier sind. Bürgerversammlungen sind aber was extrem, in vielen Orten extrem seltenes. Bei uns in Dettenheim zum Beispiel gab es bisher in der Geschichte erst genau eine einzige. Und es war die, die wir mit der Bürgerinitiative durchgedrückt haben wegen der L602. Nee, ist eine Sollvorschrift in der Gemeindeordnung. Also eigentlich sollte die Bürgerversammlung der Regelfall sein. Gab es in der Geschichte vom Ort genau einmal, nachdem das so 600 Unterschriften gesammelt hatte. Bei 6000 Einwohnern. In 2 Wochen. Die Frage, was stellen die sich dann unter einer jährlichen Bürgerversammlung vor? Wird einfach irgendwas diskutiert oder, ja, keine Ahnung, gibt es da irgendwie ein striktes Programm? Soll ich aus Bad Wimpfen berichten? Kannst du gerne. Es wird offiziell eingeladen zur Bürgerversammlung und bei uns wird einerseits Programmpunkte vorgestellt, also aktuelle Entwicklungen in der Kommune. Investitionsprojekte werden vorgestellt, strittige Themen werden besprochen und auf der anderen Seite Zukunftsthemen, zum Beispiel der demografische Wandel beschäftigt die kleine Stadt Bad Wimpfen seit längerem sehr intensiv. Und hier geht es darum, Lösungskonzepte zu entwickeln, wie man der demografischen Herausforderung, also der Überalterung der Gesellschaft, begegnen kann. Und manche Dinge sind schon umgesetzt worden, zum Beispiel der Bürgerbus oder der Lotsenpunkt. Das ist ein Gemeindebüro, das von einer ehemaligen Stadträtin betrieben wird, wo sich Bürger ehrenamtlich engagieren und Aufgaben für die Allgemeinheit übernehmen. Das sind Punkte, die in der Bürgerversammlung besprochen werden. Und auf der letzten Bürgerversammlung war ein Altersforscher von der Uni Heidelberg da und hat das Thema weiterentwickelt. Das Wort Grundeinkommen wollte er aber noch nicht in den Mund nehmen, oder bedingungsloses Grundeinkommen, weil es momentan darum geht, möglichst viele ältere Bürger ehrenamtlich zu motivieren, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Zum Beispiel beim Bürgerbus fahren 40 freiwillige Fahrer, die meistens schon pensioniert sind. Das hört sich doch mal nach einer Erfolgsgeschichte an. Ja, Erfolg ist relativ. Es läuft ganz gut in der Stadt, ja. Ja, also es gibt auch andere Orte, wo das läuft. Bei uns wurde die letzten Jahre immer wieder eine veranstaltet. Einmal, weil eine riesen Industrieänderung sich im Baugebiet geändert hat mit 40 Meter hohen Gebäude. Und das andere Mal die Innenstadtsanierung und dann der fortschreitende Innenstadtsanierung. Also es ist schon so, es gibt Gemeinden, die machen das, und es gibt Gemeinden, die machen es halt nicht. Ich finde halt gerade Gemeinden wie Heilbronn, die riesig sind, und das stößt uns halt ein bisschen auf, die machen es halt nicht. Ja, und soweit ich das verstehe, und ich glaube, der HG wird mir da zustimmen, beschränkt sich die Heilbronner Beteiligungspolitik meistens nur auf Bürgerinformation, nicht auf eine Bürgerversammlung. Jo, so läuft's faktisch. Also Stichwort Bundesgartenschau. Man informiert, aber mitschwätzen dürfen die Bürger nicht. Wo sind wir denn gerade, und kann man zu Punkt 9 schon was sagen? Du darfst gerne fragen, was du gerade fragen möchtest. Okay, also ich habe jetzt die vorderen Teile durchgelesen, finde ich super. Stehen viele Dinge drin, die wirklich eigentlich auf alle Gemeinden in Baden-Württemberg zupassen, was man auch gut noch ausbauen kann, wenn man spezielle Themen hat. Ich habe in 9, also wir wollen kleine und mittlere Unternehmen stärken und regionale Wirtschaftskreisläufe fördern. Der erste Satz, die Piraten setzen auf die regionale Wirtschaftskraft. Könnte man da auch Wertschöpfung setzen anstatt Wirtschaftskraft? Weil Wirtschaftskraft, Wirtschaftskreisläufe, Wirtschaften kommt da ständig vor. Und ich würde in dem Fall die Piraten setzen auf die regionale Wertschöpfung eingehen. Aber ich ändere nichts. Hat irgendjemand eigentlich schon ein Pad aufgemacht, was wir ändern würden? Zum Beispiel würde ich das jetzt mal machen kurz. Oder schreib's doch in den Chat rein. Das ist eine gute Idee in den Chat. Gibt's auch eine Meinung dazu? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, wie es aussieht zwischen Wirtschaftskraft und Wirtschafts... Was war das? Wertschöpfung. Wertschöpfung. Also Wirtschaftskraft ist, ich habe zum Beispiel hier Daimler Chrysler drin liegen und der tut 2000 Leute beschäftigen. Das ist okay. Nur die Wertschöpfung, das Geld, was in dem Werk verdient wird, geht halt irgendwo im Zweifelsfall nach Möhringen oder nach Curaçao. Also die Wertschöpfung an sich wird dann abgeschöpft. Das ist ja das, was ich an Wert erschaffe, ist die Wertschöpfung. Ich kann also eine hohe Wirtschaftskraft haben, wenn aber die Zentrale der Firma irgendwo sitzt, dann bleibt halt meine Wertschöpfung nicht vor Ort. Also, ob den Leuten auf der Straße klar ist, was der Unterschied ist zwischen Wirtschaftskraft und Wirtschaftswertschöpfung und vor allem, ob sie überhaupt eine Vorstellung davon haben, was Wirtschaftswertschöpfung sein soll, weiß ich jetzt nicht. Ja, also, ja, also der Begriff regionale. Sorry. Ist denn regionale Wirtschaftskraft dann so sehr falsch? Ist auch nicht falsch, weil die schafft Arbeitsplätze etc. Also es ist nicht falsch, aber der Begriff ist für mich regionale Wertschöpfung und eben nicht regionale Wirtschaftskraft. Ja, vor allem die regionale Wertschöpfung, das hört sich irgendwie so, ich würde mal sagen, eleganter an irgendwie. Für mich hört sich das einfach nur wichtigtuerisch an. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber es ist ein echter eigener Fachbegriff, der was anderes bedeutet. Das stimmt schon. Die Frage ist halt, welche Bedeutung wir jetzt hier wollen. Richtig. Ich meine, es wird ja auch noch an anderen Stellen in den Absätzen erklärt, was wir jetzt unter regionaler Wirtschaftskraft und regionalen Wirtschaftskreisläufen verstehen, hängt jetzt nicht nur an dem Wort, aber wir können es dann, also wir müssen es ja ändern, wenn es nicht auf das zutrifft, was wir beschreiben wollen. Aber wenn es Kopf wie gesprungen ist, würde ich bei Wirtschaftskraft tendenziell bleiben. Noch eine andere Frage zu heute, und zwar sind genau diese engen Grenzen, die es EU-Recht vorgibt, für kommunale Politik bei Wirtschaftskreisläufen? Habe ich euch jetzt kaputt gemacht? HG, ja, kann ich schon was dazu sagen? Ja, dass die ganzen, das ganze Ausschreibungswesen ist ja sehr weit durch EU-Richtlinie vorgegeben. Ach, so meine ich das mit dem Ausschreiben, dass, genau. Dass dann keine regionalen Betriebe genommen werden dürfen, weil die ausländischen günstiger sind. Richtig, du musst ja, überspitzt gesagt, wenn du 5000 Blatt Schreibmaschinenpapier einkaufst, musst du das ja unter Umständen schon europaweit ausschreiben. Aber es gibt dann doch wieder Möglichkeiten, da einzugreifen, weil nach der Vergabe ist ja nicht der billigste zu nehmen, sondern der günstigste. Und der günstigste kann dann durchaus der sein, der nicht der billigste ist, aber eben vor Ort ist, um Gewährleistung, Ansprüche kurzfristig zu erfüllen. So in dem Zusammenhang ist der Absatz gemeint. Okay, das hat mich gerade ein bisschen verwirrt, so, durch kommunale Politik Wirtschaftskreisläufe fördern und dann lässt EU-Recht nicht zu, das war gerade etwas verwirrend, da sollte da vielleicht das ordentlich hinschreiben, weil das wird wahrscheinlich nicht nur mich verwirren. So steht auch dran, die Möglichkeiten, regionale Wirtschaftskreisläufe durch die kommunale Politik zu fördern, sind durch EU-Recht enge Grenzen gesetzt. Dennoch gibt es genügend Spielraum für die Kommunen, aktiv zu werden und positiven Effekte regionalen Wirtschaftens zu unterstützen. Was ist schon daran verwirrend? Ja, dieser erste Satz, der war halt etwas, also zumindest für mich ist er etwas unklar. Aber gut, das kann jetzt auch nur daran liegen, dass ich auch nicht mehr der leistungsfähigste bin um die Uhrzeit. Ja, ich finde den Abschnitt auch irgendwie ein bisschen durcheinander und nicht ganz richtig. Das liegt wohl auch mit daran, dass der im ursprünglichen Text, also wie wir ihn für Heilbronn haben, länger ist und konkretere Beispiele folgen. Zum Beispiel eine eigene Energieagentur für Heilbronn, eine dauerhafte Markthalle Heilbronn und Aufklärungskampagnen und Infomaterial für, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber die Beispiele fehlen natürlich jetzt in dem Allgemeinen, weil sie mal allgemein sind. Und deswegen wird es wahrscheinlich nicht so klar, wo denn eine Kommune da regional ansetzen kann. Bei uns sind es halt diese drei spezifischen Sachen, aber die lassen sich nicht ohne weiteres auf andere Kommunen übertragen. Ja, ist richtig, aber auch die Subsidiarität dann nicht aus dem Auge verlieren. Also, dass der Staat nur eben im wirtschaftlich tätig werden darf, wenn es ein Privater nicht besser oder gleich gut machen kann. Darauf gehen wir ja gar nicht ein, also müssen wir ja auch nicht. Wenn wirtschaftliche Vorteile in dem Fall sogar zu sozialen und ökologischen Vorteilen führen, widersprechen wir dem ja nicht. Ja, in der Daseinsfolge sowieso nicht. Also hier zum Beispiel Wasser etc. und so weiter ist ganz klar eine kommunale Sache. Nur den Spielraum für Kommunen aktiv zu werden, ich kriege das jetzt gerade mit, der ist eigentlich recht eingeschränkt. Ja eben, deswegen schreiben wir das ja auch. Ja, es steht aber dennoch, gibt es genügend Spielraum. Also ich finde den Spielraum in bestimmten Bereichen zu gering und in anderen Bereichen nehmen sich die Kommunen zu viel raus. Deshalb kann man in dem Satz alles unterbringen. Ach so, also das heißt, du störst dich an dem dennoch hauptsächlich. Ja, es passt eben nicht wirklich. Also das dennoch gibt es genügend Spielraum. Die Frage ist eben, den Spielraum wirklich im Sinne der Daseinsvorsorge zu haben. Und ansonsten positiv zum Beispiel auf den Wettbewerb oder auf das Wirtschaft mit einzugehen. Also ein Gründerzentrum etc. oder von mir aus auch eine Sporthalle, wo Vereine ihren Sport machen können. Das ist wunderbar. Andere Sachen gibt es eben wieder, wo die Stadt das nicht machen können. Was war das jetzt? Gründerzentrum und noch was? Das sind eigentlich gute Beispiele, die wir so aufs Allgemeine münzen können. Also Sport und Hallen, die von Vereinen allgemein genutzt werden können. Was weiß ich, vormittags Schule, nachmittags irgendwie Vereine bis abends dann irgendwie 22 Uhr Handball. Also nicht so abgeschlossene Turnhallen, wo dann der Hausmeister den Schlüssel nicht rausgibt. Und Gründerzentren, das ist im Prinzip so eine Art soziales Wohnen für Firmen. Also wenn du eine Firma gründest, wenn du eine kleine Firma bist, auch ein Handwerksbetrieb, du hast nicht die Räume, du hast nicht die Möglichkeiten. Und wenn Firmen, Kommunen, Gemeinden in ihrem Gebiet auch Firmen eine Unterstützung geben wollen und sie ansiedeln wollen und sagen, ihr könnt das bei uns machen, dann gibt's nicht nur den Hebesatz, dass man sagt, ihr zahlt halt fast keine Steuern, sondern dass man denen zu sehr günstiger Miete wirklich sagt, hier sind Räume, die könnt ihr für 5 Jahre haben. Und das sind so Gründerzentren. Und die finde ich sehr gut, weil die eigentlich die Privatwirtschaft, das heißt auch das Engagement von Leuten, die was tun wollen, fördert. Okay. Habe ich soweit verstanden, Hans-Georg? Bist du auch der Meinung, dass das noch ruhig mit rein kann? Ja, auf alle Fälle. Ich notiere gerade auf Papier 1.0 feste mit. Okay, dann trotzdem zu dem Einwurf mit dem Dennoch. Das war so ein dramaturgischer Griff, den wir da genommen haben. Weil wenn wir schreiben, das Ganze hat das Ganze hat EU-Rechtgrenzen. Dann können wir nicht schreiben, jo, das ist alles EU-Sache, da können wir sowieso nichts machen, also brauchen wir uns entspannt zurücklehnen und das war's. Sondern natürlich müssen wir sagen, hey, liebe Kommunen, das ist lang keine Entschuldigung, nichts zu tun, sondern es hat eben Spielraum. Also wenn dich das dennoch an der Stelle stört, weiß ich jetzt nicht, wie wir das sonst hinkriegen, ohne dass es so klingt, als ob wir nicht mächtig wären zu handeln. Also Kommunen soll genug Spielraum eingeräumt werden, um positive Effekte zum regionalen Wirtschaften zu unterstützen. Also eben nicht dieses Dennoch, das ist auch so ein bisschen negativ ist, sondern direkt Kommunen soll genügend Spielraum eingeräumt oder genügend Spielraum gegeben werden, um regionales Wirtschaften positiv und aktiv unterstützen zu können, sowas in der Art. Ja, aber so, gerade so Sachen wie Gründerzentrum, Räumlichkeiten, die Möglichkeiten haben sie ja schon. Also die müssen denen ja nicht erst noch eingeräumt werden. Ja, okay, dann sollen sie es auch machen. Genau, und deswegen das dennoch. Ja, wie gesagt, ich wenn ich es lese, lese ich es nicht rund, beziehungsweise ich stolper drüber. Okay, ja, es ist wichtig. Also das ist jetzt auch gar keine Kritik. Erst wenn wir darüber diskutiert haben, wissen wir ja, ob wir es ändern müssen oder nicht. Vielleicht fällt uns noch eine bessere Formulierung an der Stelle ein, die das Beste aus beiden dann bietet. Jupp, okay, nächstes Thema. Hat noch jemand ein Thema? Also ich bin soweit durch und soweit mit dem Ding dann zufrieden. Also von mir aus ändert es noch ein bisschen ab, reicht's ein und ihr werdet wahrscheinlich sehr große Zustimmung erfahren. Also meinst du wirklich, dass so ein Thema auch auf Landesebene angesiedelt gehört? Also das sehen ich und zumindest manche andere nicht so deutlich, dass man da so viel Zustimmung kriegt. Weil man ja doch manchen manchen Kreisverbänden ja was vorsetzt. Unsere Idee war ja, das nur als Basis zu nehmen. Also wie gesagt, wenn Dettenheim oder Stuttgart ihr eigenes Kommunalprogramm hat, dann ist gut. Also dann ist es halt so. Es soll ja nur die Basis dienen, als Basis dienen. Du musst das dann auch entsprechend in dem Antrag irgendwie mit drin stehen, dass dieses Kommunalprogramm nur gilt, wenn ein Kreisverband nicht ein anderes Kommunalprogramm hat, oder gilt das dann überhaupt oder wird das nur zur Verfügung gestellt? Wo muss das geregelt sein? Also erstmal generell beim Durchlesen ist mir jetzt nichts aufgefallen, was nicht schon irgendwie im Grundsatzprogramm drinstehen würde. Nur halt ist das Ding jetzt auf kommunal gemünzt. Und wenn irgendein Kreisverband etwas anderes drinstehen hätte, als da drinsteht bei euren Thesen, dann möge der Kreisverband sich bitte überlegen, ob er nicht eine andere Partei sucht. Weil das ist eigentlich unser Grundsatzprogramm auf kommunal gemünzt. Da haben wir unseren Job ja nicht so schlecht gemacht. Puh. Nee, ihr habt einen verdammt guten Job gemacht bei dem Ding. Also muss man euch sagen. Nochmal zu den Gästen eine Frage. Das sind 10 Leitsätze, die aus dem Dreieck der Nachhaltigkeit abgeleitet worden sind. Ökologisch, ökonomisch, sozial. Fällt euch vielleicht noch ein Punkt ein, der da unbedingt rein müsste in dieses Programm? Oder sind die wichtigsten Politikfelder in der Kommunalpolitik mit diesen 10 Leitsätzen abgedeckt? Da kann vielleicht der Sven auch was dazu sagen, weil ihr habt ja schon jetzt ein Kommunalprogramm geschrieben kürzlich. Dann habt ihr ja noch prima in der Thematik drin. Ja, wie schon gesagt, ich bin heute nur mit einem halben Ohr und halben Auge dabei. Ich bin krank und will eigentlich ins Bett. Ja, ich habe jetzt gerade mal unser Kommunalprogramm aufgerufen. Was mir hier noch ein bisschen fehlt, das wäre irgendwas Konkretes zum Umweltschutz, aber das macht jetzt eigentlich auch nichts. Wobei die Nachhaltigkeit ja schon berücksichtigt ist. Aber halt nicht explizit auf Umwelt. Ja, ich weiß, dass ihr da schreibt, die Ressourcen sollen nur so genutzt werden, wie sie nachwachsen, aber das ist halt, ich sag mal, für manche Gemeinden ein bisschen wenig, aber das macht jetzt auch nichts. Also ich bin mit den Dingern so zufrieden. Das ganz große Problem am Nachhaltigkeitsbegriff ist, dass er halt schon 1000-mal totgetrampelt wurde und man sich nie dran gehalten hat. Im Prinzip bräuchte es einen neuen Begriff, aber wer hat denn schon? Also ich habe ihn leider nicht. Aber der Begriff Nachhaltigkeit steht ja nicht für sich allein, sondern er wird ergänzt durch Ökologie und Ökonomie. Ja, naja, es ging jetzt gerade speziell um Umweltschutz, wenn ich das so richtig gehört habe. Ja, was ich halt meine, ist, dass ständig gesagt wird, ja, ja, das ist nachhaltig und wir machen das nachhaltig und am Ende stellt sich raus, dass es halt doch nicht so ist. Das heißt, der Begriff hat einfach nicht mehr so die Bedeutung, nicht mehr so die Wirkung, wie er ihn eigentlich haben sollte, das meine ich. Im Prinzip bräuchte man da einen neuen Begriff, um zu sagen, wir meinen es aber wirklich so und labern nicht nur drüber, aber naja, wie schon gesagt, ich habe ihn auch nicht. Ja, ich verstehe, der wird halt politisch missbraucht, das Thema Nachhaltigkeit. Alles, was irgendwie mit Zukunft zu tun hat, ist nachhaltig. Ja. Genau. Atommüll ist auch nachhaltig. Nur halt auf eine sehr, sehr lange Zeit gesehen. Wir wissen jetzt ja, oder vermuten ja, dass das Universum irgendwann kollabiert, also das Universum, ja. Also nochmal an unsere Gäste, an die Experten, guckt mal, ob wir vielleicht einen wichtigen Überpunkt vergessen haben. Etwas, der Kommunalpolitik nicht abdeckt. Spielst du da auch auf einen bestimmten Punkt an, den du im Kopf hast, oder ist das allgemein nur eine Frage? Nein, ich habe nichts im Kopf, denn die Leitsätze haben wir ja aus den Begriffen sozial, ökonomisch und ökologisch abgeleitet, die 10. Und ich weiß nicht, vielleicht hat man was vergessen, ich weiß es nicht. Ja, ich gucke gerade unser Kommunalprogramm durch und was mir gerade auffällt, ihr habt absolut nichts zur kommunalen Energiegewinnung drinstehen. Ja, doch im ersten Satz, selbstbestimmte autarke Kommunen, aber ansonsten eigentlich nichts. Hatten also wir drin, nur allerdings konkret bezogen auf Heilbronn. Also wenn da jemand was Abstraktes dazu einfällt, gerne. Ihr könntet sowas schreiben wie, die Piraten setzen sich dafür ein, dass Kommunen soweit es geht, selbst Energie erzeugen durch Biogasanlagen oder Windkrafträder oder sonst irgendwas. Ja, aber das kommt doch auch wieder ganz stark auf die Kommune an, genau, in welchem genau. Bereich du dich gerade befindest. Das kann man nicht allgemein festschreiben. Das ist wirklich was dann ein Kreisverband sagen muss, jo, wir wollen die leicht anpassen, wir verabschieden nochmal ein eigenes Kommunalprogramm und können sich dann genau solche Sachen wieder mit reinstreuen. Wenn wir sogar dann die Heilbronner Programmvorlage nehmen, da sieht man ja genau, an welcher Stelle Beispiele genannt wurden und in welchem Kontext. Und dann muss man halt gucken, dass man ein Äquivalent für seine Kommunalpolitik findet. Ja. Was auf Kommunalebene natürlich immer ein großes Thema ist, ist der große Bereich Verwaltung, wobei es ist eigentlich alles in den Unteranträgen drin, wenn ich es richtig sehe. Es steht halt nur nicht separat in der Überschrift, sondern ist halt verteilt. Ich meine, das kann man so oder so organisieren. Ist also, denke ich, auch inhaltlich abgedeckt. Okay. Ja, ich gucke gerade, ansonsten habt ihr wirklich so ziemlich alles drin, was wir auch in unserem Kommunalprogramm drin haben. Ich habe übrigens, das war eine der Sachen, die ich nebenbei gemacht habe, ich bin gerade auch unser Kommunalprogramm durchgegangen. Ich habe 6 Anträge noch gefunden, die auch auf Landesebene gebracht werden könnten. Die werde ich dann in den nächsten Tagen vorbereiten und dann auch einreichen. Sven, du kannst sie auch mir geben, dann schreibe ich die schon mal zum Großteil um. Sehr gern. Ja, ansonsten, wenn keiner Fragen hat, ich glaube, dann sind wir soweit durch, oder? Eigentlich schade. Also ich erwarte trotz allem, dass noch irgendwie 1-2 Sachen gefunden werden. Es ist blöd, wenn die immer kurz vor dem Landesparteitag gefunden werden. Oder während des Landesparteitags. Also ich werde die Tage auf jeden Fall nochmal durchgehen, gucken, ob irgendwas fehlt, Spezifisches jetzt, aber ich denke jetzt eigentlich erstmal nicht. Und dann haut's halt nochmal auf die BW Misk, jeden Tag eine von den Dingern, dann seid ihr eineinhalb Wochen durch und solltet noch genug Zeit haben. Also ich habe es auch mehrfach durchgelesen, einzelne Abschnitte wiederholt. Ist eine gute Vorlage, ganz einfach. So, wer will der Spammer für die BW Misk sein? Soll ich? Ich habe den Ruf eh schon weg. Also, du hast den Job. Aber sag halt, dass die Antworten einfach darauf diskutiert sollen, also nicht direkt an dich. Und dann sieht man auch den Diskussionsstrang. Ja, die Antworten kommen eh nur alle auf die BW Misk, von dem her. Spricht da jemand was dagegen? Nö, finde ich gut. Dann sind auch mal wieder Inhalte statt Kleinkrieg auf der Liste. Also bitte, wir hatten schon lange keinen Kleinkrieg mehr. Genau, in der Zwischenzeit schießt man mit richtigen großen Kanonen. Dann würde ich sagen, hören wir uns auf mit der Aufnahme. Ich bedanke mich für alle Zuhörer und Anregungen. Ich denke, im Namen von allen. Ein ganz dicker Dank nochmal an unsere zwei, Alex und Hans-Georg, die da wirklich unheimlich viel Zeit drin investiert haben. Das muss ich einfach nochmal so sagen. Und ich denke, alle anderen vom KV Heilbronn haben da auch mal mitgewirkt, Stammtische und auch sonstige. Und sieht toll aus. Danke.